Die Fakultät für Global- und Weltwissenschaft der Kim Il-sung-Universität der TFRK führt die wissenschaftlich-technische Forschungsarbeit für die groß angelegte Umgestaltung der Natur erfolgreich durch. In der Fakultät wurde ein optimales Wasserwirtschaftsunterstützungssystem entwickelt, das bei der rationellen Stromerzeugung in den Wasserkraftwerken sehr hilfreich ist. Ferner wurden bei der Forschungsarbeit für die Verhütung der Überschwemmungskatastrophe in den Einzugsgebieten der Flüsse wie im Einzugsgebiet des Flusses Taedong und für die effektive Nutzung von Wasser große Erfolge erzielt. Auch bei den Forschungsarbeiten für die Zucht vom atlantischen Lachs im Westmeer, die Herstellung des künstlichen Meereswassers und die Entwicklung der Naturenergie mittels der Meeresströmungen und Wellen und der Gezeitenenergie werden große Fortschritte gemacht. Die Fakultät bemüht sich auch um die Forschungsarbeit für die Modernisierung und Computerisierung der Produktions- und Lebensumwelt in den Fabriken und Betrieben.